Fast uneingeschränkten politischen Einfluss übte der Jesuitenorden unter Jakob II. Von England von 1685 bis 1688 aus. Werkzeuge des Ordens waren des Königs Beichtvater, der Jesuit Warner, zugleich Provinzialoberer der Jesuiten in England, und vor allem Jakobs Günstling, der Jesuit Eduard Petre. Über ihn sagt Macaulay: Von allen schlechten Ratgebern, die das Ohr des Königs hatten, trug er vielleicht am meisten bei zum Sturze des Hauses Stuart. History of England, Band 2, Seite 61, London 1849. Um über den Jesuiten Petre nicht zu ausführlich zu werden, teile ich nur einiges aus den Berichten des toskanischen Gesandten in London, Teresi, mit. Aus dem Berichte vom 22. Juli 1686 an den Großherzog: Euer Hoheit möge darauf gefasst sein, fortwährend neue Nachrichten aus diesem Lande zu erhalten, sowohl über seine weltlichen wie über seine geistlichen Angelegenheiten. Denn der König scheint entschlossen, in Bezug auf die Religion so weit vorwärts zu gehen wie möglich. Der Jesuit Petre, der ihn beherrscht, ist der Mann, ihn zu Extremen zu treiben, ohne an die Folgen zu denken. Er ist das Primo Mobile in der Regierung. Aus dem Berichte vom 30. Dezember 1686: Der Jesuit Petre beherrscht mehr als je den Geist seiner Majestät. Aus dem Berichte vom 15. August 1687: Die in Umlauf gesetzten Gerüchte, die alle übel den Ratschlägen der Jesuiten, die, wie man sagt, seine Majestät völlig beherrschen, zuschreiben, sind für den König unerträglich. Ich halte sie zu einem großen Teile für Verleumdungen, da aber seine Majestät ständig Jesuiten um sich hat, so wird der Verdacht erregt, der noch schlimmer werden wird, wenn Vater Petre Kardinal wird, wie der König es wünscht. Zitiert aus der Handschriftensammlung des Britischen Museums, bei Taunton, am angegebenen Ort, Seite 448 und folgende. Den Höhepunkt seines politischen Wirkens erreichte der Jesuit Petre, als ihn Jakob II. Am 11. November 1687 zum Mitgliede des Königlichen Geheimen Rates, Privy Council, machte. Als Privy Councillor leistete Petre einen Treueeid, Oath of Allegiance, der vom katholischen Standpunkt aus mit Recht als sehr bedenklich erschien. Aber wozu hätten die Jesuiten den Grundsatz, der Zweck heiligt die Mittel? Die Annahme des politischen Amtes durch Petre geschah mit ausdrücklicher Erlaubnis des Provinzials der englischen Ordensprovinz, des Jesuiten Keynes, und mit zumindest stillschweigender Genehmigung des Ordensgenerals selbst, Gonzales. Ein Brief des Generals an den englischen Provinzial vom 8. Januar 1688 drückt allerdings Erstaunen aus, dass dem Petre die Annahme eines Amtes, das die Beschäftigung mit Dingen enthält, welche die Ordensgesetze verbieten, vom Provinzialoberen gestattet worden sei. Er enthält aber kein Wort des Tadels, geschweige denn den Befehl, das Amt aufzugeben. Da der Brief mit der Versicherung schließt, der General werde mit seinen Assistenten beraten, was zu tun sei, und da Petre auch nach der Beratung sein Amt unbehelligt weiter behielt, so folgt, dass die Beratung zwischen General und Assistenten in Billigung der politischen Stellung Petres auslief. Der Schluss ist umso mehr gerechtfertigt, weil, wenn auch nur die leiseste Spur einer Missbilligung sich gefunden hätte, die jesuitischen Schriftsteller dies gewiss hervorgehoben haben würden. Aber sie schweigen sich aus. Taunton schließt seine Ausführungen über den Jesuiten Petre mit den treffenden Worten: Gewöhnlich spricht man hart von Petres Tollkühnheit und klagt ihn des Ehrgeizes an. Mir scheint, die Geschichtsschreiber haben im Allgemeinen die Sache nicht vom richtigen Standpunkte aus betrachtet. Ich will seine Verantwortung für die Katastrophe, den Sturz Jakobs II., nicht abschwächen, aber ich glaube, das Gewicht der Hauptschuld ruht auf anderen Schultern. Petre war, wie jeder gute Jesuit, in den Händen seiner Oberen wie ein Leichnam, Perinde ac Cadaver. So waren die Oberen des Ordens die ehrgeizigen Männer. Sie und sie allein tragen die Hauptschuld am Falle der Stuarts. Bis heute sind sie dem Tadel entgangen, während Petri ihn getragen hat. Der General, der Provinzial und der Beichtvater sind die wahren Schuldigen. Wenn, wie wir aus einem Briefe vom 13. März 1688 wissen, der Provinzial ohne Erlaubnis des Generals Petri gestattete, das Amt eines Privy Councillor anzunehmen, so hat der General dies doch immerhin geduldet. Erwägt man, dass sie, die Ordensoberen, über den Mann unterrichtet waren und ihn dennoch in seiner Stellung beließen, dass sie ihm erlaubten, Privy Councillor zu werden und den Eid zu leisten, wer kann da noch sagen, dass nicht sie die ehrgeizigen Männer waren? Die Libido Dominandi, die Leidenschaft zu herrschen, frisst sich in eine Gesellschaft ebenso wie in Personen und umso leichter dort, wo das Individuum alle persönliche Eifersucht aufgibt und die Gesellschaft ihm alles ist. Am angegebenen Ort, Seite 460 und folgende.